Berlin ist trotz seiner Zerstörung eine der aufgeräumtesten und saubersten Städte Deutschlands. Und nicht zuletzt hat dies Berlin seinen Frauen, seinen Trümmerfrauen zu verdanken. Man trifft sie überall, in Frohnau, in Tempelhof, in Zehlendorf und hier in Wilmersdorf am Heidelberger Platz. Und wie wurden Sie eigentlich Trümmerfrau, Frau Bürger? Also Trümmerfrau wurde ich dadurch. Mir wurde, wollen wir mal ganz ehrlich sein, mein Lebensunterhalt ein bisschen knapp. Und da habe ich mich kurz entschlossen, zur Baufirma Hagen und Co. zu gehen, mich anzumelden. Und binnen 24 Stunden habe ich die ganze Sache erledigt. Und habe dann am Montag Schippe und Hack in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf den Bau hinein in die Trümmer. Und wie war es bei Ihnen, Frau Hiese? Ich war 6 Jahre angestellt bei der Post und als Briefträger. Und da wurden wir auch abgebaut. Und wie viele Stunden arbeiten Sie nun am Tage hier? Also wir arbeiten 8 Stunden, haben in der Zwischenzeit eine Viertelstunde Frühstück und eine halbe Stunde Mittag. Und sonst ist die Arbeit sehr, sehr schwer. Wir haben sehr tief zu schippen. Wir sind in den Kellerschachtungen. Diese haben 2,20 Meter. Und wenn wir diese Arbeit vollendet haben, dann sind wir sozusagen auch fertig. Berlin-Karlshorst, die elegante Vorstadt des Ostens, östlich der Treskowallee, eine verbotene Stadt. Stacheldraht umzäunt, ähnlich dem Domizil einiger englischer und amerikanischer Dienststellen, nur eigenartiger noch. Fremder und deshalb reizvoller. Berlin-Karlshorst, die Russenstadt, ist heute eine verbotene Stadt für jeden, der nicht Russe ist oder aber der einen besonderen Ausweis, einen Propusk besitzt. Unser Wagen gleitet durch die breite, mit russischen Wegschildern gekennzeichnete Hauptstraße. Die Häuserruinen sind zu glänzenden Fassaden geworden, hinter denen sich ungeahnte Köstlichkeiten verbergen. Fensterscheiben blitzen blank im Sonnenlicht. Fleischerläden sind mit Würsten vollgestopft. Parfümerien und elegante Modesalons zeigen duftend ihre Schätze. In den Bäckereien prächtiges Weißbrot. Ein ungewohntes, ein friedensmäßiges Bild für uns, die wir aus dem Westen kommen. Vor uns auf dem Bürgersteig russische Offiziere mit ihren mit Eleganz gekleideten Frauen. Spielende Kinder in Uniformkitteln der Roten Armee und über uns auf den breiten Veranden ihrer Häuser russische Hausfrauen, die an langen Schnüren geschnittene Äpfel zum Dörren aufhängen. Unser Wagen rollt weiter. Vorbei an der ehemaligen Pionierschule, in der vor mehr als 2 Jahren die Kapitulation Berlins unterzeichnet wurde. Heute ist sie der Sitz der höchsten sowjetischen Verwaltung für die russische Zone und für den russischen Sektor Berlins. Die Pionierschule wurde zum Sitz der SMA, der sowjetischen Militäradministration. Berlin-Karlshorst, die Russenstadt. Eine eigenartige, ja, eine fremde Stadt.